Jetzt sind wir in einer spannungsgeladenen Zeit. Wie kann man sich dann erklären, dass da auf einmal dann Frieden und Sicherheit sein soll? Also ich habe ja gesehen, mit eigenen Augen, wie die F-16-Maschinen von dort, von Harmagedon, aufgestiegen sind. Harmagedon ist aktiv. Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Kommt bald der dritte Weltkrieg? Ich glaube, diese Frage stellen sich immer mehr Christen, gerade auch im Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten. Die Frage ist natürlich, wie soll man mit dieser spannungsgeladenen Situation als Christ umgehen? Andere Frage ist, welche Rolle spielen eigentlich die USA in der Endzeit? Gibt es da irgendwelche biblische Hinweise drauf? Und nicht zuletzt, warum heißt es in 1. Thessalonicher 5, dass Frieden und Sicherheit da sein soll oder gesagt werden soll, wenn Christus plötzlich wiederkommt als Dieb in der Nacht? Ich freue mich sehr, über dieses spannende Thema heute nochmal mit Roger Libby zu sprechen. Roger, du kennst dich ja im Blick auf Israel recht gut aus. Was würdest du sagen, kommt bald der dritte Weltkrieg? Durchaus möglich. Aber wenn es der dritte ist, dann muss es nicht der letzte sein. Ich drücke mich auch ganz bewusst in meinen Vorträgen über Prophetie in Bezug auf die große Drangsalszeit so aus, indem ich von dem letzten Weltkrieg spreche. Also bewusst nicht, das ist der dritte, sondern es kann noch eine Zwischenphase geben mit einem dritten. Und das ist dann jedenfalls der letzte. Und zwar so beschrieben in Matthäus 24. Wenn wir kurz aufschlagen. Der Herr spricht ab Vers 15 von einer neuen Epoche in der Zukunft, die er nennt die große Drangsal, Vers 21. Und da sagt er, denn dann wird große Drangsal sein, wie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch errettet werden. Also der Herr sagt, das wird die allerschlimmste Zeit der ganzen Weltgeschichte sein. Und er sagt, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, nämlich, wie andere prophetische Stellen zeigen, 3,5 Jahre, dann würde die Menschheit ausgelöscht werden. Er sagt ja, kein Fleisch gerettet. Er sagt nicht, keine Seele. Kein Fleisch errettet, das heißt, kein Mensch würde überleben. Und wir haben ja auf unserem Planeten die Waffen, um die Menschheit mehrmals auszulöschen. Aber der Herr sagt das vor 2000 Jahren. So in Bezug auf den letzten Weltkrieg. Und wir sehen einfach, wie die Ereignisse heute sich so darstellen, dass diese Situation, die die Bibel als die große Drangsal beschreibt, vorbereitet. Ja, ungemein. Also durch die kontinuierlichen Spannungen, die ja immer weiter aufkommen, jetzt hat man den Eindruck, es steht ganz kurz davor, dass der Iran Israel jetzt vielleicht doch attackiert und dann wird es natürlich wieder einen Rückschlag geben. Wer weiß nicht, ob es zustande kommt, aber die Spannung kocht immer weiter hoch, hat man den Eindruck. Ja? Unglaublich, ja. Und wenn man denkt, du sprichst von einem dritten Weltkrieg, warum sprichst du nicht von einem 27. Weltkrieg? Weil es vielleicht zwei große bisher gegeben hat. Ja, beziehungsweise 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Und zwar, weil es zuvor in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nie einen Weltkrieg gegeben hatte. Das war der erste. Und in der Definition bedeutet das ein Krieg, bei dem alle Kontinente betroffen waren. Das war zum ersten Mal 1914. Und das ist so beeindruckend. Und man sagte nach dem Krieg nie mehr sowas. Der Völkerbund soll jetzt her, der soll verhindern, dass je wieder so etwas geschieht, was noch nie da war in der Menschheitsgeschichte. Und wenige Jahre später brach der Zweite Weltkrieg aus. Der erste mit 18 Millionen Toten, der zweite mit wohl 70 Millionen, genau weiß es ja niemand, Schätzungen. Und jetzt fragt man sich, was mit einem dritten? Aber das Erstaunliche ist, dieses Phänomen ist wirklich ein Phänomen der heutigen Zeit. Und zwar seitdem die Juden wieder heimkehren ins Land der Väter. 1880. Das so an, um den 1882 kann man sogar markieren als erste massive Rückwanderungswelle ins Land der Vorfahren. Und wenige Jahre nach dem Beginn der ersten Einwanderungswelle der Erste Weltkrieg. Dann der zweite. Und jetzt die Frage, steht der dritte vor der Türe? Ja. Es ist natürlich auch eine Definitionsfrage. Der Golfkrieg 1991 war ja ein Krieg, bei dem Nationen aus aller Welt auf Irak losstürzen. Richtig. Auf die Mutter aller Nationen. Von dort aus sind die Völker ja in die ganze Welt ausgeströmt. Und dann kamen die aus aller Welt und stürzten sich auf die Mutter der Nationen, Irak, der Ort, wo Babel, der Turm von Babel gebaut wurde, die Sprachenverwirrung stattgefunden hatte und die Völkerwanderung. Und dann der weitere Golfkrieg 2003. Das waren etwa 60 Nationen. Noch mehr als im Golfkrieg 91. Die daran beteiligt waren. 60 Nationen waren beteiligt, die wieder auf die Mutter der Nationen sich losstürzten. Mhm. Und zwar aus allen 5 Kontinenten. Man zählt das nicht als Weltkrieg. Ja, aber trotzdem waren alle Kontinente beteiligt. Und jetzt sind wir in einer spannungsgeladenen Zeit. Und wie du sagst, man fragt sich, warum spricht denn 1. Thessalonicher 5 über Friede und Sicherheit? Ja, ganz genau. Ja. Ja. Und auch eine andere Frage, die mich auch in dem Zusammenhang interessiert, ist natürlich jetzt trotzdem, sieht man hat jetzt Israel und die umliegenden Staaten, die verfeindet sind und wo der Hass immer weiter hochschürt. Und dann sieht man aber auch die großen Spieler, die dahinter stehen. Und da hat man eben die USA, die momentan jedenfalls Israel doch massiv unterstützen, auch militärisch. Und auf der anderen Seite hat man eben den Iran. Und man weiß schon auch, dass Russland da irgendwie auch supportive unterwegs ist. Und da sieht man schon die beiden Supermächte, die so irgendwann gegeneinander clashen, wenn es denn dann zu einem Krieg kommen würde. Ne? Und das Interessante ist ja, dass die Bibel, das prophetische Wort der Bibel, eigentlich genau diese Blöcke aufzeigt, die heute da sind. Also schon erstaunlich, wir wissen, dass die große Drangsal erst stattfinden wird, wenn die Gemeinde gegangen ist. Aber was wir sehen, ist, dass die Schachfiguren sich heute so aufstellen für Ereignisse, die erst nach der Entrückung geschehen können. Und das zeigt uns umso mehr, wie wir den Herrn jeden Tag zur Entrückung der Gemeinde erwarten sollten. Ja, ja. Es kann gar nicht mehr lange dauern eigentlich. Ja, und immer wieder sagen, vielleicht heute. Vielleicht so sollten wir leben. Richtig. Eine Frage wäre mal, die USA, die spielen ja jetzt noch eine relativ große Rolle. Siehst du die irgendwo in der Bibel Andeutungen? Oder die haben ja auch einen weltpolitischen, ganz schönen Einfluss insgesamt gesehen. Gibt es Bibelstellen, die dir einfallen, die damit in Verbindung stehen? Oder die vielleicht auch die Verbindung zwischen USA und Israel irgendwie vorschatten oder Ähnliches? Was fällt dir da ein? Ja, es ist ja so, in der Prophetie von Daniel haben wir die 4 Weltreiche. Und das letzte, das 4. Weltreich, das ist ja das Römische Reich. Die Offenbarung macht klar, dass also in der Endzeit, bevor der Herr Jesus als König kommen wird, da wird das Römische Reich wieder da sein. Und es wird ja auch vorgestellt in 3 Phasen. Dieses Tier, das schon Daniel als das 4. Tier gesehen hatte, wird in der Offenbarung wiederholt. Und Offenbarung 17 sagt, das Tier war, ist nicht und kommt wieder aus dem Abgrund und geht ins Verderben. Also es werden 3 Phasen des Römischen Reiches aufgezeigt und geschichtlich ist das so, es gab ein Römisches Reich, es gab eine Zeit, da gab es kein Römisches Reich mehr und in unserer Zeit ist... Formiert es sich wieder. Ja, ja, das Europa hat sich wieder vereinigt und die Europa-Vordenker, die sehen darin wirklich eine Wiederherstellung des Römischen Reiches. Also schon Emil Luss sagte in den 1950er Jahren als Europavisionär, das vereinte Europa, das müssen wir nicht schaffen, sondern das müssen wir lediglich wiederherstellen. Und einer unserer ehemaligen Staatssekretäre in der Schweiz als Europabefürworter, Dr. Franz Blankart, hat sich so ausgedrückt, dass eben das neue Europa ein Heilig-Römisches Reich, europäische Nation sei. Nun, es ist also klar, dass Europa eine wichtige Rolle spielen wird in der Endzeit. Ja, auch der Bund zwischen dem Römischen Reich und dem Antichristen und so weiter. Genau, genau. Das Römische Reich, das Wiederhergestellte, wird mit Israel einen Bund schließen. Und zwar, wie man auch zeigen könnte, einen Militärbund zum Schutz gegen die Gefahr von Norden. Und da kommt die tödliche Gefahr von Norden, auch heute. Aber der Punkt ist der, wenn wir das prophetische Wort studieren, müssen wir sehen, was geografisch zu biblischen Zeiten war und was heute dem entspricht. Und da ist es wichtig, man muss immer schauen, wo ist das Kerngebiet. Also wenn man in der Bibel liest, im Alten Testament über Babylon, über Assyrien und so weiter, dann muss man in Bezug auf die Endzeit sehen, wo war das Kerngebiet. Und das muss übereinstimmen. Aber wenn man sagen würde, wo sind die genauen Grenzen, da kann man nie sagen, das war das Babylonische Reich, das war das Assyrische Reich. Die Grenzen, die haben sich sehr verschoben, aber das Kerngebiet, das muss übereinstimmen. Und das gilt auch, wenn man liest über die Prophetie in Bezug auf Edom, Ammon, Moab, Philistäa und so weiter. Wo sind die Kerngebiete? Und dann sieht man die Parallele zu heute. Der langen Rede kurzer Sinn. Europa, das ist klar. Aber vor nicht langer Zeit sind viele unserer Leute aus Europa weggezogen. USA ausgewandert. USA, Kanada, aber andere aus den südlichen Staaten nach Mexiko, Südamerika. Und wieder andere, mehr aus dem nördlichen Europa, nach Australien, Neuseeland. Das sind unsere Leute. Und die haben unsere Kultur da rübergebracht. Und das war nichts anderes als eine Expansion von Europa. Und es ist so, dass die auch stark miteinander verbunden sind. Wenn man denkt, früher die Queen und jetzt der König von England. Die Queen war auch die Queen von Kanada, von Australien, von Neuseeland. Ja, sieht man, wie eng Europa verbunden ist mit diesen, die expandiert haben. Und dann ist eben Kanada und die USA mit den meisten europäischen Staaten durch die NATO militärisch eng verknüpft. Und zwar so eng, dass man sagt, wenn ein Mitglied angegriffen wird von einem Feind, dann müssen die anderen nicht diskutieren. Verteidigungspolitik. Die müssen helfen. Das heißt also, Europa ist dermaßen mit Nordamerika militärisch verbunden. Und in dem Sinn muss man eben das Römische Reich der Endzeit klar sehen, Kerngebiet Europa. Aber man muss die Expansion und die Verbündung auch sehen. Und dann kommt dazu, es gibt noch den Pakt von Rio. Das heißt, die USA ist militärisch verknüpft mit fast allen Staaten von Südamerika. Das heißt, wenn die USA angegriffen würde, dann müssten praktisch alle Staaten von Südamerika und auch etwas von Mittelamerika müssten sofort militärisch helfen und natürlich auch Europa. Also diese Bündnisse, die geschaffen wurden, um weitere Weltkriege zu verhindern, die werden gerade das Mittel, wenn jemand eben so verrückt ist und sich sagt, auch dann greife ich an, dann gibt es gerade einen Weltkrieg. Dann entsteht sofort ein Weltkrieg. Ja, dann ist er sofort da. Ja, okay. Und das kann zum Beispiel ein Land sein, das 4 Kilometer von den USA entfernt ist. Russland. Ja, genau. Ja, die haben Grenzen auf der anderen Seite, so nahe bei den USA. Und da sind wir eben bei diesen endzeitlichen Blöcken. Also wir müssen prophetisch klar sehen, der kommende Führer, der wird aus dem Römischen Reich hervorgehen. Und das ist Europa. Aber man darf die expandierten Gebiete nicht vergessen. Okay. Die gehören dazu. Ja. Aber das heißt, aber Europa würde man schon sehen als das Römische Reich und dann die USA so als so ein Abzweig davon oder was, als Verbündeten dazu? Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, ganz genau. Und wie der kommende Führer dann das politisch noch weiter organisieren wird und noch mehr zusammenkitten wird, das ist noch ein zweiter Punkt. Ja. Aber man darf diese expandierten Gebiete nicht aus dem Auge lassen. Okay, weil es doch Verflechtungen gibt. Und zwar sehr direkt. Und dann bleibt natürlich noch der Punkt, ja, aber wieso spricht die Bibel über so schreckliche militärische Katastrophen der Endzeit und dann über Frieden und Sicherheit? Genau. Also, wir können es mal aufschlagen. Auf jeden Fall, ja. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Frieden und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Der Tag des Herrn ist übrigens in der Schrift immer der Moment, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen wird, eben als der Herr über die ganze Welt. Das ist letztendlich der Start, ne? Der wird eingeläutet durch so Geburtswehen, sage ich mal, aber der Start geschieht, wenn er wirklich in der Herrlichkeit erscheint. Ja, ja, aber wichtig ist, gerade Zephania 1 macht das sehr deutlich, die große Drangsal, ja, der letzte Weltkrieg, gehört mit zum Tag des Herrn. Das heißt also, der Tag des Herrn, dieser letzte Weltkrieg, ich sage nicht der dritte, ja, okay, der könnte ja gerade vor der Tür stehen. Und eben, es kommt noch darauf an, wie man zählt. Ich habe das mit den Golfkriegen schon mal angedeutet. Aber der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, völlig plötzlich überraschend. Überraschend, ja. Ja, wir wissen auch nicht, wann jemand bei uns einbricht. Ob um 3:30 oder 5:10 nachts. Jedenfalls sehr unerfreulich. Und so wird der Tag des Herrn für diese Welt kommen. Und dann erklärt der Apostel, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und sie werden nicht entfliehen. Es gibt manche Ausleger über biblische Prophetie, die sagen, es wird eine Zeit des Friedens und der Stabilität über diese Welt kommen, wenn der Antichrist auftritt. In der Mitte der Drangsalszeit. Ja, sie sagen, bis zur Drangsalszeit, dass vorher noch eine Zeit des Friedens kommt, wenn der Antichrist erscheint. Aber kurze Frage, von meinem Verständnis so. Man hat ja Offenbarung 4 und 5, da ist die Gemeinde im Himmel in der Herrlichkeit Gottes. Und dann Offenbarung 6 sieht man dann die Gerichte, die auf der Erde geschehen, genau, nach der Entrückung. Genau. Und das beginnt mit den Siegelgerichten. Genau. Und die Siegelgerichte hätte ich jetzt zeitlich eingeordnet in die ersten 3,5 Jahre der Drangsalszeit. Ja, unbedingt. Und da wird doch schon von katastrophalen Katastrophen berichtet und so weiter. Hungersnöten, Kriegen, Seuchen und alle möglichen Sachen. Und so eine Destabilisierung, Anarchie zum Teil. Wie kann man sich dann erklären, dass da auf einmal dann Frieden und Sicherheit sein wird? Ja, eben, aber gerade auf diesen Punkt will ich kommen. Ja, ja. Also nochmals, die Entrückung der Gemeinde, der Antichrist tritt auf und das ist bereits das erste Siegel. Dieser Reiter auf dem weißen Pferd ist der Antichrist, der ausschaut, wie wenn der Herr später kommen wird, ja, am Tag ein des Herrn. Ein Friedensbringer sozusagen. Auf dem Pferd, auf einem weißen Pferd, auch gekrönt, auch ein Kriegsmann. Aber eben das erste Siegel, der Antichrist erscheint. Und ich würde noch die Präzision machen, nach der Entrückung kommen ja diese 7 Jahre. Ja. 3,5 Jahre, ja. 3,5 Jahre Drangsal und dann kommt der Herr. Aber noch ein X. Denn nirgends wird gesagt, dass die Entrückung genau am Tag, wenn die 7 Jahre beginnen. Da gibt es vielleicht eine Zeitspanne. Und die kann ganz kurz sein. Hm. Aber um genau zu sein, also x plus 3,5 plus 3,5. Und grundsätzlich Entrückung und dann kommen die ersten 6 Siegel. Und man kann auch zeigen, dass das 7. Siegel die große Drangsal eröffnet. Und das 7. Siegel besteht dann aus den 7 Posaunengerichten. Und die 7. Posaune besteht aus 7 Schalengerichten. Und dann kommt der Herr. Ja, und nun wollte ich ja sagen, es gibt manche Ausleger, die sagen, wenn der Antichrist kommt, da ist zuerst eine Zeit der Stabilität und der Ruhe. Aber wo steht das? Ja, 1. Thessalonicher 5. Das steht da nicht. Das steht ja nur, sie sagen, wenn sie sagen. Und zwar ist es ein Durativ im Griechischen. Also die Verbform, die bedeutet etwas, das sich ständig wiederholt. Ah, weil es immer wieder behauptet wird. Die sagen immer Friede und Sicherheit, Friede und Sicherheit. Und wenn man so jetzt die moderne Geschichte betrachtet, nach dem Ersten Weltkrieg wurden Verträge geschlossen. Man wollte, dass nie mehr ein solches Phänomen stattfindet. Darum hat man auch den Völkerbund aufgestellt im Vorläufer der UNO und hat Verträge geschlossen. Und da schreibt man für Friede und Sicherheit. Peace and Security. Und dann kam trotzdem der Zweite Weltkrieg. Und was hat man nachher gemacht? Wieder Abkommen. Man hat den Völkerbund aufgelöst, die UNO gegründet, die besser sein soll, um eben den Weltfrieden zu halten. Und wieder Verträge, und ich kann es zeigen, wörtlich, Peace and Security. Und dann wurde der Staat Israel gegründet. Der Nahostkonflikt hat sich so richtig entfaltet ab 1948. Hat schon vorher begonnen, aber da richtig entfaltet. Und dann wurden ständig Verträge geschlossen. Und ich habe eine Sammlung zusammengestellt, mein Buch Leben wir wirklich in der Endzeit, wo man die Dokumente nachschauen kann, ständig Peace and Security, Peace and Security. Oder es gibt auch auf dem Internet Filmausschnitte, man sieht zum Beispiel Präsident Obama, der sich einsetzt für den Nahen Osten und er sagt, the Palestinians have the right to live in peace and security. Und Israel hat auch das Recht to live in peace and security. Immer wieder die gleichen Schlagwörter. Es wird einem schwül. Die sprechen dauernd von Frieden und Sicherheit. Und das Wort Gottes sagt, wenn sie dauernd sagen, das ist der Sinn, Frieden und Sicherheit, dann kommt plötzlich ein Verderben. Und die Welt denkt, ja, wir können Frieden und Sicherheit irgendwie durch Verträge und vielleicht auch durch militärische Kurzinterventionen schaffen. Ja, ja. Aber sie verkennen den Fürst des Friedens, den Herrn Jesus. Und darum wird die Katastrophe kommen. Also es ist nicht so, dass das Wort uns zeigt, es muss noch eine ruhige Zeit eine kommen. Behauptung. Nein, die sagen einfach ständig und das machen sie. Genau, also es ist wie, als wäre jetzt schon oder seit Jahren schon so Vorläufer, genau wie du sagst. Ja, genau. Das sind Vorwehen von dem, was so kommt und das wird sich dann aber auch natürlich fortsetzen in der Drangsalszeit. Da wird das dann nicht aufhören, die werden auch wieder sagen Peace and Security. Ja. Und trotzdem wird dann irgendwann der Punkt kommen, wo der Herr schlagartig kommen wird. Aber eben ein ganz besonderer Moment ist, wenn die letzten 3,5 Jahre, und das ist nun nicht unbedingt der dritte, aber der letzte Weltkrieg, dann ist es so wie bei der Schwangeren. Sie weiß nicht, wann die Geburt kommt. Und wirklich, ich weiß, wie das geht. Du auch. Ja. Plötzlich kommen diese Wehen, wo die Frau merkt, das ist nicht mehr, was ich da im 7. Monat schon manchmal gespürt habe. Ja. Das ist ganz andere Qualität. Und man kann nicht mehr davon springen. Also, wenn es beginnt, dann geht es los. Und so ist das. Also diese Dramatik wird hier gezeigt, plötzliches Verderben, wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und so wird das sein. Die werden bis dahin immer reden von Peace and Security. Und uns wird es einfach schwül, weil wir wissen, das ist der direkte Weg zu diesem letzten Weltkrieg. Und letztendlich ist das doch, hängt das doch dann auch zusammen mit Armageddon. Mit der großen Schlacht, die dann auch natürlich wird. Ja? Kannst du da vielleicht noch kurz was zu sagen, wie sich die formiert oder wie das dann aussieht? Es ist ja so, in Offenbarung 16 wird Armageddon erwähnt. Und interessanterweise geht es dort gerade um das Römische Reich, das seine Truppen nach Armageddon führt. Das heißt, es ist also speziell in Verbindung mit unserem Thema Europa und seine Verbündeten. Und es ist so, dass der Herr dann dort erscheinen wird. Aber die Bibel sagt, der Herr wird auch erscheinen auf dem Ölberg. Ja. Das ist wo ganz anders. Ja. Ja. Nämlich bei Jerusalem. Und das Wort sagt in Jesaja 63 zum Beispiel, der Herr wird in Edom kommen. Aber da sind wir in Südjordanien. Und es gibt noch mehr. Das heißt, die Wiederkunft Christi wird in mehreren Phasen geschehen. Aber Armageddon ist für Europa und für den Westen sehr bedeutsam. Denn die Truppen werden dorthin verschoben werden. Und gerade weil eben zwischen Europa und seinen Verbündeten ein Abkommen sein wird mit Israel unter dem Antichristen, wegen der Gefahr von Norden, werden die ihre Kriegsschiffe und ihre Luftwaffe nach Armageddon verschieben müssen. Und das Interessante ist, zu biblischen Zeiten war ja der wichtige Hafen in Joppe, Jaffo, also bei Tel Aviv. Aber die Bibel sagt, die werden nach Armageddon kommen. Und das ist die große Ebene im Hinterland von Haifa, wo heute der große Schiffshafen ist des Mittelmeers. Und auch der größte Militärschiffshafen Israels. Also konzentriert sich alles darauf? Ja, also wenn die westlichen Kriegsschiffe Israel helfen sollen unter dem Antichristen, dann müssen sie nach Haifa. Und im Hinterland ist Armageddon. Und wenn man oben auf dem Karmel steht, hat man einen wunderbaren Blick in die Armageddon-Ebene. Und dort sieht man einen der größten Militärflughäfen Israels. Mit Abflugrampen in alle vier Richtungen. Also passt alles sehr gut zusammen. Ja, und heute ist ja dieser schon ganz wichtig. Also ich habe ja gesehen, mit eigenen Augen, wie die F-16-Maschinen von dort, von Armageddon, aufgestiegen sind. Und zwar am Tag haben sie meistens geübt, sind übrigens bis in die Türkei geflogen. Und haben so geübt und nachts bombardieren sie die Hezbollah im Libanon. Es kann auch am Tag sein, aber typischerweise am Tag sieht man die aufsteigen. Ich habe die gesehen. Hamagedon ist aktiv. Also es ist unglaublich, wie lebendig die Gegenwart da ist als Vorbereitung für das, was noch kommen wird. Ja, unheimlich. Auch speziell die Länder, die sich ja jetzt so aggressiv äußern. Jemen, Iran, Syrien zum Teil und auch jetzt Libanon. Man spricht ja viel, man hat viel über die Hamas gesprochen und was da passiert ist da im Gazastreifen. Jetzt geht der Shift eher rüber zur Hisbollah und zu dem, was da mit Libanon passiert. Was sieht man in Verbindung mit der Hamas? Gibt es ja auch Bibelstellen, die das so ein bisschen zeigen, zumindest was das Gebiet angeht. Wie siehst du das in Verbindung mit dem Libanon? Ja, es ist ja so, der König des Nordens ist der Todfeind in der Bibel für Israel zu Beginn der großen Drangsal. Man kann also sagen, die große Drangsal wird beginnen, indem von Norden her der König des Nordens Israel überrennen wird. Ja. Joel 2. Ja. Und Daniel 11, 40 bis 45. Und der König des Nordens war in der erfüllten Prophetie, in Daniel 11, war das immer das Gebiet von Syrien, Libanon, über Türkei. Und da ist auch die Verbindung da. Ja. Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan mit den Taliban. Mhm. Pakistan, Islamische Republik Pakistan, eine Atommacht. Und dann Iran, Irak. Und das ist islamisches Gebiet. Und da ist so ein Potenzial da, das ausgerichtet ist, um Israel zu zerstören. Ja. Also von Norden wird die Katastrophe kommen. Und ich habe gesagt, Iran gehört auch zu diesem Gebilde. Dieses Gebiet wird sich noch mehr miteinander verbünden. Ja. Und der Iran ist der große Lieferant, eben einerseits für Waffen der Hamas und der Hezbollah in Libanon und für die Proxys in Syrien und Irak. Mhm. Also die Situation heute ist wirklich eine Vorbereitung von dem, was wir schon längst wussten aus dem Wort. Ja. Das wird kommen. Und welche Rolle, denkst du, spielt China dabei? Siehst du da auch irgendwo eine Verbindung? Ja, in Offenbarung 16 wird ja gesprochen über die Könige von Sonnenaufgang. Die auch eintreten werden. Da wird Hamagedon erwähnt, aber dann auch die Könige von Sonnenaufgang. Und da haben wir eben große Machtfaktoren im Fernen Osten, wie China, dann ein kleiner, aber mit schlimmen Waffen, Nordkorea. Aber da sind noch mehr Militärmächte im Osten. Und die Bibel spricht einfach in der Mehrzahl über die Könige von Sonnenaufgang. Das heißt also, es sind eine ganze Reihe von Machtblöcken. Wir haben das Römische Reich, den Westen. Wir haben den König des Nordens, diese islamische Welt, die übrigens als König des Nordens nicht einschließt Länder wie Jordanien, Ägypten, dann auch Arabische Emirate. Die gehören einfach nicht dazu. Ja, und das ist das Interessante, dass die arabische Welt sich heute so gespaltet zeigt in Bezug auf Israel. Ja, interessant. Und diese Friedensabkommen, die sind nicht gegen das prophetische Wort, sondern die fügen sich ein, genau. Sehr, sehr interessant, ja. Und so geht das ganze Puzzle wirklich eindrücklich auf. Wir sind in einer atemberaubenden Zeit. Absolut, ja. Was würdest du jetzt Leuten raten, die vielleicht, ja, zum einen verunsichert sind, man bekommt ja so viele Informationen heute über die Nachrichten, man macht das Handy an und man sieht alles Mögliche und so weiter und ja, bei manchen Christen kommt da so eine gewisse Furcht vielleicht auf. Was würdest du denen jetzt raten in so einer Situation? Worauf sollten sie sich fokussieren? Was macht wirklich Sinn? Ja, es ist ja eigentlich so, wir können die Thessalonicher, diese jungbekehrten Thessalonicher, die von dem Apostel Paulus sehr über das prophetische Wort aufgeklärt wurden, die können wir uns als Vorbild nehmen. Sie haben sich bekehrt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Also wir sollen jetzt für den Herrn da sein und die Letzten zu dem Herrn Jesus rufen. Und dann heißt es, und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Das heißt, wir sehen zwar diese dunklen Wolken über der ganzen Welt, aber als Gemeinde Gottes, als himmlisches Volk Gottes, haben wir eine besondere Zusage, dass der Herr die Gemeinde bewahrt vor dem Zorn, der in den Siegeln, Posaunen und Schallengerichten vorgestellt wird. Wir werden diesem Zorn entfliehen. Auch Römer 5 sagt, dass er kommen wird als Lebendige, um uns zu retten vor dem Zorn. Aber zukünftig. Ja, richtig, genau. Wir warten auf Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Und so haben wir wirklich eine mutmachende Botschaft für Kinder Gottes. Wir werden das Schrecklichste nicht erleben. Warum? Weil Gott es so wollte. Reine Gnade. Ja, reine Gnade. Wir erwarten die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus das Christus. Das ist es genau. Judasbrief, ne? 1. Petrus 1. Ja, ja. Und darum muss man nicht die Gläubigen bekämpfen, die diese mutmachende Botschaft weitergeben. Das wird ja gemacht im Internet. Sondern wir müssen Gnade annehmen. Und das ist für manche schwierig. Gnade anzunehmen, aber es ist so wunderbar. Also das Beste kommt noch und trotz der dunklen Wolken haben wir eine wunderbare Hoffnung, die vor uns liegt. Und das macht so froh. Ja? Ja. Aber es zeigt uns auch, wir haben einen Auftrag jetzt, dem lebendigen Gott zu dienen, indem wir das Evangelium ausbreiten und den Kernauftrag sehen und uns nicht verlieren in Politik da und irgendwelchen humanitären Projekten, die auch die Gefahr haben können, dass wir den Kernauftrag nicht mehr sehen. Ja, noch eine letzte Frage vielleicht. Der Herr sagt ja dreimal im Buch der Offenbarung, Kapitel 22, ich komme bald. Ja. Ja. Und jetzt wurde darauf hingewiesen, man kann dieses Wort bald auch mit eilendst oder plötzlich übersetzen. Und manchmal fragt man sich ja, bald, sind 2000 Jahre bald, wie kann man das verstehen? Ja? Und doch will der Herr ja, dass wir in einer permanenten Erwartungshaltung leben, dass er jederzeit eben wiederkommen kann, weil das auch gesund ist für unser geistliches Leben, uns auf den Himmel ausrichtet. Dieses Wörtchen bald, plötzlich, wie würdest du es übersetzen oder was denkst du für eine Bedeutung steckt dahinter? Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Elbefelder hat ja in dem eine dieser Stellen, die du erwähnt hast, Offenbarung 22, Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Nun, in der Fußnote steht, oder schnell eilends. Ich würde hier eine kleine Korrektur machen, bei der Elbefelder auch der CSV, nicht oder, sondern eigentlich. Weil der Ausdruck im Griechischen ist effektiv ein adverbialer Ausdruck. Adverbial heißt, das Verb wird beschrieben. Ich komme. Wie ist dieses Kommen? Schnell, eilends. Yeah, okay. Also es drückt nicht aus, dass die Wiederkunft Christi in den Tagen der Apostel schon hätte eintreten sollen. Das ist nicht so. Sondern der Prozess ist schnell sozusagen. Wenn der Herr kommt und all die Ereignisse, die Toten werden bei der Entrückung auferweckt werden und in einem Nu, in einem werden verwandelt werden und dann entgegengerückt werden. Das wird alles höchste Aufregung sein. Aber wir werden keinen Herzinfarkt dabei haben. Aber es wird so aufregend sein, schnell, eilends. Das ist die Sache. Aber nicht so, dass man sagen müsste, ja, das hätte niemals 2000 Jahre dauern dürfen. Petrus sagt doch viel mehr in 2. Petrus 3. Er spricht über die letzten Tage und sagt, dann werden Spötter kommen, die sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Da macht er klar, es wird so lange dauern, dass die Spötter schließlich sagen würden, ihr habt euch geirrt, es ist zu lange. Und auch schon im Gleichnis der Talente, in Matthäus 25, der Herr gibt seinen Knechten einen Auftrag und geht weg und sagt, handelt, bis ich komme. Und dann heißt es, nach langer Zeit kommt der Herr jener Knechte zurück. Also Matthäus deutet an, man darf nicht zu kurz über diese Zeit denken. Und wir können heute sagen, ja, es war eine lange Zeit. Ja, genau. Und doch ist es ja so, also es ist, ich sag mal so, es liegt im Wort verborgen irgendwo. Und doch wollte der Herr ja, dass wir in einer permanenten Erwartungshaltung leben. Und nicht denken, es kann ja noch dauern, mein Herr verzieht zu kommen, der böse Knecht und so weiter. Genau. Darum ist die Formulierung des Wortes Gottes immer so gewesen, dass man nie sagen konnte, wie lange X ist. Ja. Nämlich von der Entrückung bis die 70. Jahrwoche stattfindet. Darum, unsere Großväter, wenn die sagten, wir sind in der Endzeit, der Herr kommt bald, ja, die waren richtig. Die standen schon richtig. Aber Das Wort hat nicht klar gemacht, wie lang das X ist. Ja. Und jetzt sehen wir, das X wird immer kleiner. Mhm. Weil die Blöcke sind ja aufgestellt für die 70. Jahrwoche von Daniel, für die letzten 7 Jahre. Also X wird einfach immer kleiner. Aber es war immer richtig, und das wollte der Herr, dass die Gläubigen zu allen Zeiten in einer Erwartungshaltung standen. Vielleicht heute. Ja.